Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. So, heute ist die Folge ohne Nummer. Ich schneide die ganzen Teile der Kescher-Welten, Kapitel 1 bis 8, einfach mal zu einer Sache zusammen. Dann ist das erste Buch komplett. Und wer es hören mag, der kann sich's im Stück anhören und muss sich nicht immer die Teile aus irgendwelchen alten Podcast-Folgen zusammensuchen. In diesem Sinne, wer es mag, viel Spaß damit. Bis die Tage. Ansonsten, bis vielleicht im Podcast. Ciao. Traveling Jacks Kescher Welten. Eine bizarre Trilogie in ehemals 5 Teilen. Für die Familie und für Freunde und Geocacher. Ohne deren Inspiration ich nie auf die Gedanken gekommen wäre. Kleiner Hinweis: Dieses Buch ist zum rein privaten Gebrauch sowie als persönliches Geschenk für Freunde gedacht. Dies in geringer Auflage und ohne kommerziellen Hintergrund. Einige Charaktere, Institutionen und Orte sind geistiges Eigentum anderer Autoren und fanden lediglich als Hommage an ihr Schaffen Einzug in dieses Buch. Kapitel 1. Baum hatte schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Nicht, dass ihn das gestört hätte. Er ist alt geworden, knorrig, borkig, griesgrämig. Die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Und so mancher Idiot mit seinem Taschenmesser auch. Narben, die man sich hätte sparen können, dachte er. So haben sich einige verliebte Gockel in seine Rinde verewigt. Damals hatte er sich gewünscht, er hätte zuschlagen können, wie seine Tante Weide in Haar. Aber das war Wunschdenken. Die Zeit hat die Wunden heilen lassen und einige Äste brechen. In seiner Jugend hat ihn oftmals eine Krähe besucht, um zu reden. Es war natürlich keine Krähe, sondern eine Hexe, die sie sich geborgt hat. Sie saß meist auf dem Hauptast direkt neben der Teilung am Stamm. Viele Stunden haben sie sich so unterhalten, über dies und das oder das Für und Wider der Zauberei und warum die Hexerei ein Mädchending, während die Zauberei eine Jungsache ist. Esmeralda W., jene Hexe, hatte nämlich ihre Bedenken, was die Zukunft von E betraf. Auch wenn Missgeschicke passieren können. Dieses Missgeschick hätte jedoch nicht passieren dürfen, jedenfalls nicht nach Ansicht von Esmeralda. Wahrscheinlich hatte Gevatter T. wieder einen über den Durst getrunken und auch der Zauberer war damals wohl nicht ganz auf der Höhe, was wahrscheinlich im bevorstehenden Ableben begründet war. Dennoch hätte er sich vergewissern müssen, dass E. ein Junge ist, doch da war es bereits zu spät. Baum fragte sich, was aus E. letztendlich wurde. Eine Hexe, eine Zauberöse oder Zauberin oder wie auch immer der politisch korrekte Ausdruck für einen weiblichen Zauberer sein mag. Vielleicht wurde sie bloß eine Hexe. Dann wären alle weiteren Spekulationen obsolet. Andernfalls jedoch. Eine plötzliche Windböe ließ seine Blätter rascheln und Baum konzentrierte sich darauf, nicht zu viele zu verlieren. Immerhin war noch nicht Herbst und wer will schon Mitte Juli mit einem schütteren Blätterdach aufwarten? Schlimm genug, dass in meinem Alter einige Äste morsch sind, dachte er und verlor zeitgleich den gedanklichen Faden. Der Wind kam aus unterschiedlichen Richtungen und in wechselnder Stärke. So hatte Baum ein Weilchen Beschäftigung. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Umgang mit Wind verlor er nur wenige Blätter. So zogen die Jahre dahin. In manchen lauen Nächten kratzten sich die Sauen an seiner rauen Rinde. Jedes Jahr bauten Vögel Nestern in seiner Zweige luftiger Höhe und auch die Sommergewitter überstand er unbeschadet. Baum wurde noch älter. Noch borkiger, noch knorriger, griesgrämiger. Und als Baum dachte, es könne gar nicht mehr schlimmer kommen, entwurzelte ein Sommersturm eine unweit stehende Fichte. Fichte brach prasselnd durch Baums Geäst, bis sie in der Gabelung des Hauptasts hängen blieb. Glücklicherweise war nichts Wichtiges gebrochen, aber er hatte einige Blätter lassen müssen. Na toll! Nicht nur, dass sie mich entblättert und ich nun fortwährend eine in der Krone habe, sinnierte Baum. Nein, sie knarzt auch noch im Wind und scheuert mir die Rinde ab. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich fürchterlich nadelt und alles mit Harz einsaut. Baum mag seine Nadelkollegin nicht wirklich. Und so aufdringlich schon gar nicht. Aber das, was Baum letztendlich wirklich und absolut störte, war, dass Esmeraldas Platz nun belegt war. Von Fichte. Nie wieder könnte Baum sich wie früher mit Esmeralda unterhalten. Nicht, dass er glaubte, dass sie ihn noch mal besuchen käme. Zu viele Jahre ist es her und er fragte sich, ob sie überhaupt noch wandelte oder flog. Aber er hätte ihren Platz gern freigehalten. Aus Sentimentalität der alten Zeiten wegen und weil alte Bäume inflexibel sind. Fichte lehnte mit einer Beharrlichkeit an Baum, die ihresgleichen suchte. Weil Baum ihren Fall, wenn auch unfreiwillig, verhindert hatte, blieben noch ausreichend Wurzeln im Boden, so dass Fichte weder verdorrte noch wegbrach. Sehr zum Leidwesen von Baum, der, wie erwähnt, Fichte nicht mochte. Weitere Jahre zogen ins Land und die Gesamtsituation machte Baum nicht ungriesgrämiger, ganz im Gegenteil. Die fleißigen Nestbauer der letzten Jahrzehnte blieben aus und keine Sau rieb sich mehr an ihm. Erschwerend kam hinzu, dass Baum und Fichte sich nicht unterhalten konnten. Fichten sind zwar eigentlich Plappermäuler, plappern aber nadelig, während Laubbäume in der Regel die besseren Zuhörer sind, aber nur blättrig beherrschen, so auch Baum. Außerdem empfand er Fichte als viel zu jung und ihr enormer Pollenausstoß im Mai war ihm lästig, ganz abgesehen von ihrer Harzinkontinenz und ihren Zapfen. Baum hatte lange schon die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder ein ruhiges Dasein zu führen, als sich eines schönen Tages ein Specht auf seinen Hauptast setzte. Einen schönen Tag beschreibt man am besten als einen herrlichen Julimorgen, wenn die Sonne gerade über dem Horizont aufgegangen ist und das Sonnenlicht sich langnadelig den Weg durch die Wipfel bahnt. Die Luft ist frisch und gesättigt vom Morgentau, Vögel zwitschern und Blätter wiegen sich sanft im lauen Lüftchen. Lange dauern derartige Tage allerdings nicht, denn eher früher als später knarzt Fichte, was für Baum ein ähnlicher Effekt ist, wie für einen Menschen, wenn jemand den Tonarm eines Schallplattenspielers nicht hoch genug hebt und die Nadel auf ihrem Weg über die Rillen nicht den Kontakt zum Vinyl verliert. Der Specht setzte sich quasi an die Stelle, wo sich die Hexe immer bequem gemacht hatte. Doch es war weder Esmeralda noch exakt dieselbe Stelle. Der Vogel guckte, trippelte dann den Ast entlang, erst vom Stamm weg und wieder zurück. Dann flog er weg, doch am nächsten Tag kam er wieder. »Du bist Baum«, meinte der Specht, nachdem er eine Weile auf dem Hauptast gesessen hatte. Antwortete Baum. »Bis man dich mal gefunden hat«, fuhr der Specht fort. »Ich habe bereits Millionen Bäume vollgequatscht, aber immer Fehlanzeige.« antwortete Baum, der nie der Wortgewandteste war und über die Jahre redetechnisch zudem einiges eingebüßt hatte. »Es war aber auch nicht leicht. Oma W. hat immer was von Buchstaben gemurmelt. Es klang mehr als deliriös.« antwortete Baum, der langsam unwillig wurde, weil ihm eine Frage auf der Rinde brannte, er aber den Specht nicht unterbrechen wollte. »Auch war sie der einhelligen Meinung, mir diesen ganzen verqueren Kram von Summen erklären zu müssen, als wenn das wichtig gewesen wäre. Und dann dieser WTE-Spruch.« antwortete Baum, der seine eigene Meinung zur Mathematik hatte, aber noch immer keine Veranlassung sah, den Redefluss des Spechts zu stoppen. Immerhin hatte er gerade Gesellschaft, was in den letzten Jahren ein eher seltenes Ereignis war. Wenn man von Fichte absah, die aber nicht wirklich zählte, sondern eher eine unliebsame, fremdsprachig plappernde, harzende Nadeltante darstellte. »Nimm hintereinander der Buchstaben Wort, schreib's in einer Reihe fort. Zu der Ziffer wird ein Letter, viele Ziffern eine Zahl. Welche Stellen du benötigst, ist für dich die Qual der Wahl.« antwortete Baum, der nur mit halbem Ast zuhörte, weil ihn literarische Ergüsse weniger interessierten und ihm jene Frage mittlerweile so sehr auf der Rinde brannte, dass ihm bereits ganz warm ums Kambium geworden war. 1, dann 0, dann 2, 6, 10, dann 8 und 9 nach Norden gehen. Die 7 ist die Hexenzahl, bleibt wie sie ist, das merkt ihr mal. Nun kommt die 11 und dann die 13, denn nach Osten musst du gehen. Was noch fehlt, ist 1, 5, 2, es bleiben ein paar Stellen frei. Merkst dir gut, das ist kein Traum, denn nur so findest du den Baum. Sowas auswendig lernen zu müssen, ist kein Zuckerschlecken. Übrigens, meinte der Specht nach einer rhetorischen Pause, ich bin eh. Baum wollte in Anbetracht dessen, dass seine ungestellte Frage so unerwartet beantwortet wurde, gerade fragen, ob sie nun eine Hexe oder eine Zauberer, was auch immer, geworden ist, als eine plötzliche Windböe seine Blätter rascheln ließ, woraufhin Baum sich darauf konzentrierte, nicht zu viele zu verlieren und seine Frage vergaß. Als der Sturm, der später unter dem Namen Pumperlotta Trina, wie ihn die Bewohner aus Blödes Kaff nannten, in die Annalen des Waldes eingehen sollte, vorbei war, war eh weg und Fichte lag am Boden. Kapitel 2 Hut. Hut erlangte sein Bewusstsein mit einem Gefühl von Tran und Schuppen an schütterem, feuchten Haar. Bis dahin existierte er unbewusst. Schließlich war er lediglich eine Zugabe zu einer klaren, gebrannten Flüssigkeit, die gemeinhin als Tequila bekannt war. In diesem Zustand der Unbewusstheit hätte Hut Zeit seines Daseins verweilen können, wenn nicht ein überaus grobmotorischer Zauberer die notwendige Umsicht missen ließ, als er ein altes Viadukt überquerte und ihm ein plötzlicher Windstoß seinen blauen, mit Sternen und Mondsicheln besetzten Hut vom Kopfe riss. Beim Versuch, dem Hut nachzusetzen, den der Wind lustig über die alte, zugewachsene Trasse trieb, stolperte er unglücklicherweise über einen Zipfel seines dunkelblauen, ebenfalls mit Sternen und Mondsicheln besetzten Umhangs, woraufhin ihm zu allem Überfluss noch sein Zauberstab entglitt und unwiederbringlich über die Kante des Mauerwerks entschwand. Als der Zauberer sich nach dem aufstehenden schmerzenden Knies bis zur Absturzkante vorgehumpelt hatte, konnte er gerade noch erkennen, wie sein Zauberstab, ein altes Erbstück übrigens, vom Fluss getragen, hinter dem nächsten Mäander verschwand. Dann begann es zu regnen. Der Zauberer fand unweit des Viaduktes Unterschlupf in einem Etablissement, das ursprünglich das Wirtshaus im natürlich gewachsenen Lindenhain hieß und ursprünglich als Wirtshaus inmitten einer natürlich gewachsenen Ansammlung einiger Linden errichtet wurde. Mehrere kalte Winter ließen den Bestand in Ermangelung anderen Brennholzes auf einen Baum schrumpfen, so dass das im natürlich gewachsenen und Nhain nicht mehr ortsangemessen erschienen. So kürzte der neue Besitzer, ein Exil-Bochumer übrigens, den Namen auf Wirtshaus Linde, jenes Etablissement, das der nasse, geschundene, stock- und hutlose Zauberer betrat, um vor dem Unbill der Natur Schutz zu suchen. Als der Wirt das dürre, vor Kälte zitternde Männlein sah, hatte er Mitleid und hieß ihn, sich an den warmen Kamin zu setzen, in dem ein lustiges Lindenholzfeuer prasselte. Dann begab er sich in den dunklen Gewölbekeller, um ein Gefäß Tequila zu holen, eine Flüssigkeit, die, oral verabreicht, sehr zum Wohlbefinden beiträgt. Als der Lindenwirt das Gefäß aus der Kiste nahm, bemerkte er etwas Rotes, was zwischen den Gefäßen eingeklemmt gewesen war. Um besser sehen zu können, nahm er es mit in die Gaststube, wo es sich bei näherer Betrachtung als roter Klappsombrero entpuppte. Weil der Lindenwirt ein großherziger Mann war, dem Rot nicht im Mindesten stand, verschenkte er den Hut an den Zauberer, der ihn sofort dankbar anprobierte. Der Hut passte, was sich normalerweise darin äußert, dass sich der Träger gut behütet fühlt. Bei Zauberern geht der Hut jedoch zudem eine gewisse Symbiose mit seinem Träger ein, weil ein Teil der magischen Energie langhaarbedingt durch fettige Schuppen auf den Hut übertragen wird, wo sie, die Schuppen, fortan unlösbar haften. Kein Wunder also, dass Hut seine Bewusstseinserlangung sogleich etwas bedauerte. Der neue Besitzer des roten Hutes schlief kurze Zeit später nach einem Glas Tequila am Kamin ein. Das Lindenholzfeuer im Kamin trocknete nicht nur den Umhang des Mannes, sondern auch sein Gaumensegel, was sich nach einer Weile in lautem Schnarchen äußerte, woraufhin Klapphut sich fragte, welche Unliebsamkeiten der Rest seines Daseins noch für ihn bereithalten sollte. Die Antwort ließ allerdings auf sich warten, bis der nächste Tag graute. Am nächsten Morgen stanken sowohl Hut als auch der Zauberer nach Rauch, was in der Regel passiert, wenn man am Kamin einschläft und das Feuer ausgeht, was den Zauberer allerdings nicht im Mindesten zu interessieren schien, da es seines Erachtens die Mücken fernhält. Hut wollte sich gerade über dieses Wissen wundern, als ihm klar wurde, dass die Symbiose zwischen Zauberer und Hut auch die Übertragung von Gedanken beinhaltete. Leider sind Hüte jahrzehntelang mentale Einbahnstraßen, weil die Gedanken von Zauberern, Hexen oder Dieben magischer Gegenstände das fortwährende Bestreben zeigen, sich auf irgendeine Art aus ihrem Erzeuger herauszustehlen, während Hüte Gedanken das Gefühl geben, so wohlbehütet zu sein, dass sie den Hut nicht mehr verlassen wollen. Erst in hohem Alter und in Abhängigkeit mit der inneren Schuppendichte erlangen Hüte zuweilen die Fähigkeit, sich ihrem Träger mitzuteilen, was angeblich neulich in einer Zeitschrift namens Klickerer anlässlich der Einschulung diverser Zauberschüler zu lesen war. Dass der Zauberer, bevor er das Wirtshaus verließ, vom großherzigen Wirt zum Abschied noch eine Fiole einer braunen, süßholzigen Flüssigkeit sowie ein grünes Stück Stoff erhielt und sich kurze Zeit später am Weg einen ordentlichen Stock von einem Strauch schnitt, registrierte Hut nur am Rande. Zu sehr war er auf die nächsten Stunden noch mit der Ergründung seines neuen Seins und all den auf ihn einströmenden Gedanken beschäftigt, bis der Gedankenstrom plötzlich recht unsanft unterbrochen wurde und er sich auf einem Holzast wiederfand, über dessen roh abgerundetes Ende sein Träger ihn zum Trocknen gestülpt hatte. Hut spürte zwar, dass jenem Ast etwas dieser Magie innewohnte, die auch ihm zuteil geworden war, doch jeglicher Kommunikationsversuch blieb aus den bereits dargelegten Gründen erfolglos. So verlebte Hut eine ruhige Nacht auf dem Ast und erlangte erst am nächsten Morgen neue detaillierte Erkenntnisse, zum Beispiel wie unangenehm für einen Zauberer der morgendliche Darmdruck nach abendlich genossenem Salmiaklikör ist und welche Erleichterung sich einstellt, wenn die flatulenzgestützte natürliche Entleerung vorüber ist. Zumindest war der Zauberer so umsichtig, seinen neuen Zauberstab am Nachtlager stecken zu lassen, um ihn bei seinem morgendlichen Unterfangen nicht unnötig dem Risiko einer unbeabsichtigten Befleckung auszusetzen. Just in dem Moment, als der Zauberer seine Kleidung richtete, erhellte ein Blitz den morgendlichen Wald, gefolgt von einem lauten Knall mit anschließendem Prasseln, woraufhin der Zauberer schnellen Schrittes zum Nachtlager zurückeilte, wo sich sein Zauberstab offenbar und unerwartet entladen hatte. Junge, unerfahrene Zauberstäbe neigen nämlich dazu, wie Hut es den neu eintreffenden Gedanken entnehmen konnte. Insbesondere dann, wenn sie aufgrund einer grobmotorischen Herstellung Selbstwertzweifel plagen, was sich angeblich aber mit den Jahren legen soll. Alsdann machte sich der Zauberer, dem Stock und Hut überaus gut standen, auf dem Weg nach Hannover, um einem in Linden wohnenden Verwandten des Lindenwirts im Gegenzug zu seiner Herzlichkeit ein grünes Stück Stoff zu bringen, auf dem ein Liedtext eingestickt war. Dieser Liedtext erreichte seinen Empfänger jedoch nicht, weil er dem Zauberer an jenem explosiven Morgen beim Richten der Kleidung in der Eile aus dem Umhang gefallen war. Aus Ärger darüber schlug der ergrimmte Nichtempfänger dem Zauberer den roten Hut vom Kopf, der in einem Rinnsal namens Leine landete und anschließend in monatelanger Odyssee irgendwie ins Meer gespült wurde, wo ihn ein sich kurz vor Indien wähnender Weltenentdecker kurz vor Amerika aus dem Teich zog und ihn Jahre später einer Verwandten in Hannover vererbte, der eine große Karriere als Tänzerin bevorgestanden hätte, wenn jener Liedtext nicht an jenem Morgen verloren gegangen wäre. Kapitel 3 Stab. Ein alter Busch bekam einen jungen Trieb, welcher zu einem stattlichen Ast heranwuchs, bis er gute 5 Zentimeter im Durchmesser maß. Dann kam ein Mann mit spitzem Hut und schnitt ihn ab. Diesen Hut, er war auffaltig rot und nicht aus üblicherweise gleichem Stoff wie der Umhang, der mit Sternen und Mondsicheln besetzt war. Letzteren trug jener Mann nicht von ungefähr, denn er war ein Zauberer. Als Handwerker taugte er jedoch nichts, was Ast recht schnell zu spüren bekam, denn die defizitäre Feinmotorik des Zauberers hatte grundlegende Auswirkungen auf das Aussehen von Ast. Einst von wohlgeformter Rundheit fristete er zunächst ein entbastetes, verkorkstes Dasein mit grob abgerundeten Enden. Die nachfolgend ungelenk erstellten Verzierungen, wie sie der Zauberer nannte, waren seinem ehemals stattlichen Aussehen eher ab als zuträglich. Als der Zauberer mit seinem dilettantischen Werk zufrieden war, reckte er Ast steil in die Höhe und begann vor sich hin zu murmeln, woraufhin sich der Himmel verdunkelte. Blitze zuckten am Horizont, Donner hallte herüber und es begann zu regnen. Der Zauberer murmelte, der Regen fiel und alsbald murmelte auch das ablaufende Wasser im naheliegenden Bachbett. Ast wusste nicht, was der Zauberer mit seinem Tun bezweckte, doch wenn es sich darum gehandelt hatte, fürchterlich nass zu werden, hatte der Zauberer sein Ziel erreicht und suchte alsbald Schutz hinter einem alten, borkigen, knorrigen Baum. Als der Regen sich nach Stunden verzog, rammte der Zauberer Ast mit seinem dünneren Ende in den Boden und stülpte seinen roten Hut bis zum nächsten Morgen zum Trocknen darüber. Dann zog er eine braune Flüssigkeit enthaltendes, längliches Gefäß aus seinem Umhang, leerte es in einem Zug und legte sich alsbald zur Ruhe. Die Nacht sickerte herein, in deren Verlauf Käuze kauzten und Unken unkten, während im Mondlicht ein mittelalterlich deplatziert wirkender, hagerer Mann in brauner Kutte katzenwieselartig am Ufer des Baches etwas suchte, als hätte er 12 Elfen gesehen. Nur der Zauberer schlief den komatösen Schlaf der Salmiakka und bekam von all dem nichts mit. Mit den ersten Sonnenstrahlen des nächsten Morgens erwachte der Zauberer, ergriff den getrockneten, roten Hut, setzte ihn auf, ließ Ast grummelnd stecken, wo er stand, und eilte hastig davon. Ast war darüber nicht erfreut und sinnierte sich gerade in Rage. Wie gern würde er wieder zu Busch gehören, wachsen und selbst Triebe bekommen. Jetzt war er hingegen dazu verdammt zu verdorren und in Selbstverfall ein morsches Dasein zu fristen, alles wegen eines selbstüberschätzten, verkleideten Spitzhutträgers. Wenn sein schlechtes Abschneiden wenigstens einen Sinn gehabt hätte, er erinnerte sich an seinen Nebenast Knüppel, der 2 Jahre vor ihm gesprossen war. Knüppel wurde bei Zeiten zwar auch abgeschnitten, jedoch sofort in einen Sack gesteckt. Man sagt, er dürfe zuweilen herausspringen und sich nützlich machen. Und dass er dabei immer den richtigen träfe. Der sollte mal diesem Herrn Zauberer begegnen, dann würde er aber sein blaues Wunder erleben. Von Ast unbemerkt begannen sich seine Verzierungen zu bewegen. Sie veränderten langsam aber stetig ihre Form und begannen in sanftem Blau zu leuchten. Als Ast ein leichtes Kribbeln spürte, war es bereits zu spät. Eine Art Blitz löste sich aus seinem grob abgerundeten dicken Ende und schlug 161 Meter weiter oberhalb westlich in ein altes Betongeländer ein, dass der Beton nur so abplatzte und sich die freigelegte Bewehrung verbog. »Benimm dich gefälligst«, grummelte eine griesgrämige Stimme hinter ihm. Ast hätte sich nur zu gern umgedreht, doch war er immer noch ein in den Boden gerammter Ast, der offenbar zwar spezielle Fähigkeiten erlangt hatte, aber einerseits nicht wusste, wie er sie benutzen sollte und andererseits keine Ahnung hatte, ob er sich dadurch bewegen konnte. Deshalb beschloss Ast, es zunächst bei einem reglosen »Wer ist da?« zu belassen. »Baum«, erwiderte die Stimme. »Ich bin Ast«, antwortete Ast schnell. »Mich hat allerdings ein offensichtlich grobmotoriger, rothutiger Zauberer abgeschnitten. Ich sehe es«, unterbrach ihn Baum, »weshalb du nun ein Zauberstab bist. Darum solltest du dich Stab nennen.« »Aber mein Name ist Ast«, erwiderte Stab beharrlich, der sich im Anflug einer Trotzphase noch nicht ganz darüber im Klaren war, dass er fortan tatsächlich Stab heißen würde. Äste unter 7 Jahren neigen nämlich dazu, wenn sie eine magische Situation überfordert und sie noch nicht die notwendige Erfahrung im Umgang mit Magie gesammelt haben. Dies trifft, am Rande bemerkt, auf Sträucher eher als auf Bäume zu, weil inflexible, widerspenstige Ästchen von Bäumen in der Regel in der Selbstreinigungsphase vom Nieder in den Hochwald abbrechen, was nicht nur ihnen die anstrengende Trotzphase erspart. »Glaube, was du willst«, grummelte Baum. Hexen standesgemäß gestikulierend und Zauberer benutzen einen Stab. Aber es hat noch niemals jemand davon gehört, dass ein Zauberer mit einem Zauberast zauberte. Sie benutzen Zauberstäbe, ob es dir nun gefällt oder nicht. Der exakte Grund dafür war Baum zwar nicht präsent, was aber auch nichts zur Sache tat, da er erstens Stab namenstechnisch als würdevoller empfand und zweitens knorrige, borkige, griesgrämige Bäume in der Regel zu Altersstarrsinn neigen und sich deshalb weder von Tatsachen noch von Trotzphasen halbwüchsiger Äste von ihren gefestigten Ansichten abbringen lassen. Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle jedoch nicht verschwiegen werden, dass Zauberer, außer beim Murmeln unverständlicher Zaubersprüche, die unmissverständliche Sprache bevorzugen. Zauberstab ist ein unmissverständliches Wort. Die meisten Wörter, die auf Ast enden, sind es jedoch nicht. Betrachten wir einmal das Wort Zauberast. Es könnte sowohl Zauberast als auch Zauberast ausgesprochen werden, wobei dem Hörer wohl möglich die Bedeutung einer Rast klar ist, aber er mit dem Begriff Zaube eher nichts anfangen kann. Bei Morast ist es ähnlich, weil er weder etwas mit Ast noch mit Rast zu tun hat, sondern in seiner Gesamtheit eine eigene Begrifflichkeit darstellt, obwohl Leute, die unfreiwillig zu einer Rast im Morast gezwungen werden, das wohl möglich ganz anders sehen, wenn sie dort in Ermangelung eines hilfreichen Astes stecken bleiben. »Wäre ich der Zauberstab des Zauberers, hätte er mich wohl hier nicht zurückgelassen«, argumentierte Stab trotzig. »Nein, für ihn war ich nur ein Ast zum Huttrocknen, nichts weiter.« antwortete Baum verständnisvoll wissend, während der Zauberer, der bedürfnisgemäß entleert und überaus erleichtert aus den Hülsen zurückgekehrt war, Stab mit einer Hand aus dem Boden zog, mit der anderen Hand kurz seinen Hut lupfte und mit Stab van dannen zog, dem zunächst eine unerfüllte Karriere als Zauberstab bevorstand, bevor er sich in der Nähe von Hannover aufgrund von Selbstwertzweifeln in einen dieser neumodischen Walzenschredder mit Imprägniereinheit stürzte, die ihn zu Holzhackschnitzeln für eine hübsch blaue Präsenterpackung verarbeitete. Zurück blieb Baum und ein kleines längliches Objekt just an der Stelle, wo sich Stabs Ungemach entladen hatte. Kapitel 4 Bast. Bast. Der. Seidige, elastische Rinde, die junge Äste umgibt. Extrem widerstandsfähig und doch fest. Gern genommener, nachwachsender Rohstoff für viele Anwendungen, so zum Beispiel für Bastkörbe. Quelle: Esmeraldas Almanach. Esmeralda W. Ihres Zeichens eine renommierte Hexe und Salmiak-Likör-Ansetzerin waren die Süßholz-Raspel-Vorräte ausgegangen. Darum machte sie sich auf, um ihre Vorräte in den unergründlichen Wäldern hinter dem naheliegenden Viadukt aufzustocken. Auch pflegte sie auf dem Weg in diese Gefilde stets im Wirtshaus Linde einzukehren, dessen Wirt ein Exil-Bochumer, ein begnadeter Barde, Tüftler und Besenbinder war, was ihr momentan sehr gelegen kam, weil ihr alter Besen doch schon sehr in die Jahre gekommen war und einiges an Reisig gelassen hatte. Aber auch dem Wirt kam Esmeralda nie ungelegen, da sie nicht nur seine Hauptlieferantin für Salmiaklikör, sondern auch eine stets verschwiegene Kritikerin seiner neuesten Lieder war. Und nachdem er sich um Esmeraldas alten Besen gekümmert hatte, holte er seine Ukulaute hervor, ein zwischen Laute und Ukulele anzusiedelndes Hybridinstrument, welches er in tagelanger Arbeit selbst entwickelt hatte. »Liebste Esmeralda«, leitete er ein, »höre nun mein neuestes Werk, welches ich für meinen Bruder in Hannover geschrieben habe. Es sollte sich just in diesem Moment auf der beschwerlichen Reise dorthin befinden. Ein Zauberer trägt es ihm zu, den ein glücklicher Umstand jüngst hierhin verschlagen hatte. Esmeralda bezweifelte insgeheim, dass die Nachricht seinen Empfänger erreichen sollte, weil sie Zauberer als überaus schusslige Grobmotoriker kennengelernt hatte, die vor ihrem Ableben nicht einmal die notwendige Weisheit haben, es zu erkennen, wenn der achte Sohn des achten Sohnes eine Tochter ist. Doch wischte sie diesen Gedanken schnell fort und konzentrierte sich auf das Ukulautenspiel des Wirtes, der mit seiner nuscheligen Stimme sein Lied anstimmte. »Tief in Linden, wo man Holzhack verbrennt, ist es besser, besser als man denkt. Tief in Linden.« Als Minuten später die letzten Uku-Laute verklungen waren, applaudierte Esmeralda artig. Dann nahm sie noch die Likörbestellung des Wirts entgegen und machte sich auf den mehrstündigen Weg in ihre verborgenen Süßholzwurzelgründe, der sie auch an einem herrlichen Busch vorbeiführte, an dessen Füße sie ein lieblos hinterlassenes Häufchen Bast bemerkte. Bast kann man immer brauchen, dachte die alte Hexe und sammelte ihn in ihren spitzen mit Nadeln gespickten Hut, den sie bastgefüllt wieder aufsetzte und mit Hutnadeln sicherte, bevor sie ihren Weg fortsetzte. Als sie gegen Mitternacht wieder in ihrer Hütte anlangte, hatte sie das Süßholzsammeln und der Rückweg so angestrengt, dass sie die Wurzeln in die Ecke warf und sich sofort in ihre Kammer begab, wo sie ihren Hut ab und sich sogleich zur Ruhe legte. So verbrachte der Bast eine wachstumanregende Vollmondnacht in einem alten Hexenhut. Als Esmeralda am nächsten Morgen erwachte, fiel ihr Blick auf ihren Hut und auf einen großen Haufen Bast, der unter Hut hervorgequollen war. »Ach, der Bast«, dachte sie, und während sie den Hut leerte, fiel ihr eine ihrer Hutnadeln ein, mit der sie neulich den Fruchtbarkeitstrank für ein Mädchen aus blödes Kaff angerührt hatte. Dann ging sie die Ziegen melken und überlegte, was sie nun mit dem ganzen Bast anfangen sollte. Wie sie so molk, fiel ihr das Lied des Lindenwirts samt seiner Ukulaute ein, und ein Gedanke gab den andern. Ukulaute, Ukulele, irgendwo hinter dem Regenbogen, Lotusblütenkränze, Baströckchen, Tänze, Baströckchen! Worauf Esmeralda sofort nach dem Melken begann, einen Bastrock zu nähen, der ihr wohl gelang, denn im Gegensatz zu Zauberern sind Hexen in der Regel eher feinmotorisch veranlagt, was sich deutlich von der Qualität ihrer Handarbeiten ableiten lässt. Dennoch geriet der Bastrock über Jahre in Vergessenheit, bis Esmeralda ihn eines Tages versehentlich mit ihrem Festumhang in ihre Reisetasche packte. Auf dem jährlichen Blocksbergtreffen fiel er zufällig Marzipantitan Pyromanix, dem Angetrauten von Esmeraldas alter Freundin, einer weisen Zauberin aus Marzipantitanstadt, ins Auge, der mit einem Blick die Bestimmung des Rockes erkannte, woraufhin Esmeralda ihm den Rock überließ. Dank Marzipantitan Pyromanix überdauerte der Bastrock unbeschadet, weil wohlbehütet, in der Hütte der Zauberer einige Jahre, bis die Sternweisen der Lindenschen Sternwarte am Ereignishorizont eine lang erwartete Bungalow-Konstellation im Sternbild Menorca ausmachten. Auf Rückfrage in der ortsansässigen Schmiede, die von einem Verwandten des achten Sohnes eines Schmiedes aus blödes Kaff, dessen achter Sohn wiederum versehentlich und zum Leidwesen eines verblichenen Zauberers nicht nur eine Tochter, sondern auch die Enkelin einer Hexe namens Esmeralda W. war, betrieben wurde, erhielten sie die Auskunft, dass ein Kausalzusammenhang mit dem ehemaligen Erscheinen eines Sternreisenden aus dem Borat-System nicht abwegig sei. Bedauerlicherweise weilte jener Sternreisende nicht mehr in der Nähe, weil er sich dazu berufen fühlte, als Altvehikel-Navigator in der Ferne des Morgenlandes Karriere zu machen, wo ihm die Schergen der Schmiede nach seinem Sieg der Herzen rechtzeitig aufspürten und wohlbehalten an die Stelle zurückgeleiten konnten, wo Marzipan, Titan, Pyromanix und seine Angetraute schon sehnsüchtig mit dem Bastrock auf ihn warteten. Sie erklärten ihm in kürzester Zeit Konstellation, Situation, Mission und wie wichtig es sei, die eine zu finden, der es bestimmt war, diesen Rock zu tragen, denn derartige besondere Kleidungsstücke passen regelmäßig immer nur einer Person. Das war mit Aschenputtels Glasschuh so und wird sich wegen eines Bastrockes nicht ändern. Der Sternweise, jener Navigator aus dem fernen Borat-System, sinnierte lange. und als er durstig wurde, reichte man ihm eine Phiole mit einer braunen Flüssigkeit, die er gierig leerte. Sogleich entfaltete sie ihre Wirkung und erfüllte ihn mit einem wohligen Gefühl, was wiederum seine Gedanken beflügelte, aus denen sich vor seinem geistigen Auge langsam die einzige Person materialisierte, der es den Bastrock zu tragen bestimmt war. Es handelte sich um keine geringere als die Nachfahrin eines der bedeutendsten Seefahrer und Weltenentdecker der Vergangenheit, die Erbin des Roten Hutes von Tek-I-La. Sogleich schickte man nach ihr, und als sie in der Sternwarte eintraf und den Rock anprobierte, passte er ihr wie angegossen, woraufhin ein großes Fest gefeiert wurde, zu dem Zauberer, Magier, Navigatoren und Miniaturhochsitzbauer aus aller Herren Länder kamen, um die Besitzerin des Bastrockes mit dem roten Hut tanzen zu sehen. Nur ein alter, knorriger, griesgrämiger Baum bekam in seinem beschaulichen Wald von all dem nichts mit, und selbst wenn, hätte es ihn maximal bis zum nächsten Windstoß interessiert, bis eine plötzliche Windböe seine Blätter rascheln ließe, woraufhin Baum sich darauf konzentrierte, nicht zu viele zu verlieren und darüber die Geschichte vergäße. Kapitel 5. So lang Braun. Als der Sturm vorbei war, der später unter dem Namen Pumperlotta Trina, wie ihn die Bewohner aus Blödes Kaff nannten, in die Annalen des Waldes eingehen sollte, war E weg, Fichte lag am Boden, doch Baum konnte sich weder an die Namen von W, T noch an E erinnern. Offenbar jedoch einige Menschen, denn Baum bekam immer wieder Besuch. Sehr zu seinem Leidwesen waren es jedoch weder Hexen noch Zauberer, sondern nur Menschen, die zwischen seinen Wurzeln herumsuchten, als wenn es dort etwas zu finden gäbe. So zogen die Jahre dahin. In manchen lauen Nächten kratzten sich die Sauen endlich wieder an seiner rauen Rinde, die glatter und glatter wurde. Jedes Jahr bauten Vögel Nester in seiner zweigeluftiger Höhe, und auch die Sommergewitter überstand er unbeschadet. Baum wurde noch älter, noch borkiger, noch knorriger, griesgrämiger. Hätte er gewusst, dass der Sturm Pumperlotta Trina hieß, hätte er sie verflucht. So verfluchte er lediglich den Sturm und vermied damit indirekt auch eine innere Verwirrung. Alte Bäume neigen nämlich dazu, wenn sie borkig, knorrig und griesgrämig sind. Und einem Sturm einen weiblichen Namen zu geben, wäre abwegig genug, insbesondere dann, wenn man sie dann Sturm und nicht Stürmin nennt. Wenn philosophische Fragen mit politischer Korrektheit kollidieren, verlieren Bäume schon mal Blätter. Ebenso, wenn eine plötzliche Windböe Blätter erfasst, denn dann konzentrieren sich Bäume in der Regel darauf, nicht zu viele zu verlieren und verlieren darüber den metaphorischen Faden, was vielleicht auch nicht unbedingt immer das Schlechteste ist. Es sei denn, man vergisst darüber die Namen von W, T oder E, aber das ist ein anderes Ärgernis und eine andere Geschichte. Eigentlich sollte Baum zufrieden sein. Schöne Tage waren wieder schöne Tage, seitdem Fichte nicht mehr knarzte, und auch die Auswirkungen ihrer Harzinkontinenz waren mit den Jahren verblasst. Uneigentlich hatte sich Baum jedoch im Laufe der Zeit an seine unliebsame Genossin gewöhnt, obwohl er es sich nie eingestand. Gerade als Baum Fichte wieder etwas vermisste, erfasste eine plötzliche Windböe seine Blätter, woraufhin Baum sich darauf konzentrierte, nicht so viele zu verlieren, worüber er glücklicherweise sein Vermissen vergaß und nicht in unergründliches Selbstmitleid verfiel. Als der Sturm vorüber war, saß etwas auf seinem Hauptast, etwas, was man ungefähr so beschreiben könnte. Man spreizt Daumen und Zeigefinger weitestmöglich ab, winkelt sodann das jeweils vordere Daumen- und Zeigefingerglied etwas an, bis beide vordere Glieder in etwa parallel zueinander stehen, hält sie hoch und sagt laut: Ein Käfer, so lang, braun. Ein Käfer, so lang, braun, ist übrigens auch die korrekte Antwort auf: Was suchen Sie denn? Zumindest dann, wenn dieser Frage noch ein Dialog wie: Entschuldigung, ja, was machen Sie da? Ich suche was, vorausgegangen ist. Erfahrungsgemäß fördern solche Dialoge zuweilen das Entstehen einer neuen Spezies. In diesem Fall handelt es sich speziell um das Solangbraun aus der Gattung der Häkelkäfer. Baum entschloss sich zunächst abzuwarten, doch der Käfer regte sich nicht. Die Vögel zwitscherten, die Sonne verlagerte ihren Standort immer weiter Richtung Westen, doch der Käfer rührte sich nicht. Und als der letzte Sonnenstrahl Baums Hauptast rot erglühen ließ, saß der Käfer immer noch da und harrte regungslos weiter aus, sowohl im fahlen Mondlicht als auch beim Sonnenaufgang. Irgendwann hatte Baum die Rinde dick und beschloss, den Käfer anzusprechen. Ein griesgrämig knorriges »Grumpf« erschien ihm der Situation angemessen. »Hm?« erwiderte der Käfer. »Du sitzt auf meinem Ast«, grummelte Baum, worauf sich hin folgender Dialog entwickelte. »Hm?« »Warum?« »Aus Gründen.« »Welche?« »Weil ich es kann.« Das Gespräch entwickelte sich Baums Erachtens nicht wirklich zufriedenstellend. Der Käfer war ein offensichtlich griesgrämiges Exemplar, weshalb Baum seine Taktik änderte und einen neuen Ansatz startete. »Ich bin Baum.« »Solangbraun«, antwortete der Käfer. Baum wirkte trotz des ungewöhnlichen Namens kein bisschen irritiert. Er erinnerte sich vage, sogar jemand aus einem Ort Blödes Kaff zu kennen. Jetzt, wo der erste Schritt getan war, war Baums Neugierde geweckt. »Und warum sitzt du nun hier?« fragte er deshalb erneut. »Ich dichte«, antwortete der Käfer. »Du dichtest.« »Hm?« »Was denn?« fragte Baum, der literarische Ergüsse irgendwie vermisste, was wohl unbewusst mit der rudimentären Erinnerung an einen fast vergessenen Besuch eines Spechtes zusammenhing. Unter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde, und auf einem anderen Baum saß stattdessen Solangbraun, rezitierte der Käfer. »Das ist von dir?« fragte Baum sichtlich beeindruckt. »Naja, fast.« »Und was daran nicht?« »Das mit der Made.« Baum wollte in Anbetracht dessen, dass offensichtlich gerade einer der bedeutendsten Poeten der Jetztzeit auf seinem Hauptass saß, gerade fragen, wer den anderen Teil des Gedichts verfasst hatte, als eine plötzliche Windböe seine Blätter rascheln ließ, woraufhin Baum sich darauf konzentrierte, nicht zu viele zu verlieren, und seine Frage vergaß. Als der Sturm vorbei war, saß Solangbraun unerwarteterweise immer noch da. »Du bist noch da«, stellte Baum erleichtert fest. »Hm«, erwiderte der Käfer. »Wo waren wir?« fragte Baum. »Und auf einem anderen Baum saß stattdessen Solangbraun«, rezitierte der Käfer hilfsbereit, dessen Griesgrämigkeit offenbar verflogen war. Ein wohliger Schauer zog durch Baums Kambium. Er fühlte sich geschmeichelt. Schließlich kam nicht jeder Baum in einem so gehaltvollen Gedicht vor, und dass er gemeint war, konnte schließlich niemand in Abrede stellen, weil der Käfer eindeutig auf seinem Hauptast saß. »Woher hast du nur dieses Talent?« komplimentierte Baum. »Zauberei«, entgegnete Solangbraun. »Zauberei«, fragte Baum, der zwar auch rudimentäre Erinnerungen an Hexen oder einen Zauberer mit einem roten Hut hatte, aber hoffte, durch diese Frage einige Erinnerungen wiederzuerlangen, die tief in seinen Jahresringen verborgen waren. »Ja, Zauberei, oder findest du es nicht ungewöhnlich, dass ein, aufgrund der Geschichte einer Begebenheit bei einer Schatzsuche, von einer Zauberin aus dem Norden gehäkelter und anlässlich einer Taufe übergebener Käfer dichten kann?« Diesen Satz musste Baum sich mehrfach durch die Rinde gehen lassen, bis er ihn verstand. Doch bevor er sichtlich beeindruckt antworten konnte, fuhr Solangbraun fort. »Eine Zauberin aus Marzipan-Titanstadt, die sogar Häkelwelten auf Häkelelefanten auf einer Häkelschildkröte schuf. Jene Zauberin, die sogar einen Hochsitz gehäkelt hätte, wenn ein Reisender namens Johann, nicht eines gallischen Steinewerfers wegen, der Häkelung hölzern vorgegriffen hätte.« Obwohl Baum nicht wirklich verstand, wovon Solangbraun erzählte, wollte er die Geschichte nicht unnötig unterbrechen. »Dass dieses hölzerne Objekt nun mit einer Psychohühnchennummer einen zweiwöchentlich stattfindenden punktlosen Stammtisch ziert, auf dem die eine oder andere Geschichte auf Wunsch gegebenenfalls zum Besten gegeben wird, ist dabei nebensächlich. Ursächlich für meine literarische Veranlagung erscheint allerdings, dass ich seit einiger Zeit eine Präsenterpackung Hannoveran imprägnierte Holzhackschnitzel bewache. Ein Geschenk jener Zauberer aus Marzipan-Titanstadt an jenen Schatzsucher und Miniaturhochsitzbauer, der mich verbal zeugte und der mir nachträglich diese Nummer verpasste, woraufhin der Käfer einen Flügel hob und eine kleine Messingplakette sichtbar wurde. »Beeindruckend«, sagte Baum, der nicht einmal die Hälfte des Ganzen verstanden hatte. Doch fiel es ihm schwer, das zuzugeben, weshalb es ihm passend erschien, noch eine, wie er fand, aufmerksamkeitsvermittelnde Frage zu stellen. »Und wo genau wurdest du verbal gezeugt?« »Genau weiß ich das nicht«, erwiderte Solang Braun. »Aber um das herauszufinden, benötigst du den Namen eines Dichters, zwei Referenzen und Esmeraldas Hexenreim, und der geht so. Alle Letter sind nur Ziffern, Zahlen nutzen dir hier keine. Das verhält sich auch identisch mit Personen, die ich meine. Zieh die Nummer des Skarab von des Dichters Namen ab. 370 zähle hinzu, dann hat die Seele ihre Ruhe. Geht die Sonne auf am Morgen, macht dem Hahn das keine Sorgen. Fällt er jedoch von der Leiter, kommst mit dieser Zahl du weiter. 230 zuaddieren, dann kannst du weiter spekulieren.« Solang Braun bedauerte seine Worte zeitgleich, als er ein unmerkliches Zittern an Baums Ast bemerkte. Denn ihm wurde klar, dass Baum diese Stelle niemals würde aufsuchen können, weil Solang Brauns Erfahrungen mit Bäumen auf die Erkenntnis beschränkt war, dass Bäume in der Regel fest verwurzelt sind und ihren Platz nicht verlassen können. Was er nicht wusste, war, dass eine bestimmte Art alter Bäume das sehr wohl kann, dies aber in der Regel nicht will, was jedoch eigentlich nichts zur Sache tut, weil Baum kein solcher Baum war. Solang Braun erwog gerade, sich für seine vorschnellen Worte bei Baum zu entschuldigen, als ein heller Lichtblitz über den vermeintlich heiteren Himmel zuckte, den Käfer dematerialisierte und vom Ast hinweg auf eine hübsch blaue Präsenterpackung Hannoveran imprägnierter Holzhackschnitzel in der Wohnzimmervitrine seines Herrn portierte, dem er einige Tage zuvor versehentlich entkommen war. So blieb für Baum erneut eine Frage unbeantwortet. Zumindest wird sie es so lange sein, bis du den Ort gefunden haben und die anschließende Freundlichkeit besitzen wirst, es Baum mitzuteilen, sofern du ein Zauberer oder eine Hexe und nicht nur ein Mensch bist, der zwischen seinen Wurzeln herumsucht, als wenn es dort irgendetwas zu finden gäbe. Kapitel 6. Das verlorene Kapitel. Prolog. Erwartungsgemäß dürfte es der eine oder andere Geocacher bis hierhin geschafft haben. Die Teile 1 bis 5 sind gefunden, Teil 7, der Bonus auch, wobei Freund-Abstandskonflikt einigen Findern nicht unmaßgeblich zur Seite stand. Aufgrund der räumlich stark entzerrten Verteilung an dieser Stelle nochmals die Auflistung der einzelnen Kapitel. 1. Baum. 2. Hut. 3. Stab. 4. Bast. 5. Solang Braun. 6. Das verlorene Kapitel. 7. Antworten. Der Bonus. Präventiv sollte nicht vergessen werden, dass verlorene Dinge zuweilen besser verloren bleiben, da ihr Auftauchen oftmals Verwirrung hervorruft. So ist zum Beispiel eine fünfteilige Trilogie keine fünfteilige Trilogie mehr, sobald sich der zunächst verloren geglaubte sechste Teil unerwartet hinzugesellt. Auch könnte dieser sechste Teil die Lösung des siebten Teiles fälschlich beeinträchtigen, sofern man vergisst zu berücksichtigen, dass Teil 6 nicht zur Verfügung stand, als in Teil 7 die Lösung der vorhergehenden Teile vorausgesetzt wurde. Oder spekulativ einfacher ausgedrückt: Der Fund eines Nachweises, dass Außerirdische die Primaten unseres Erdballes durch die simple Anpassung einer Doppelhelix zu einer brauchbaren Arbeiterklasse verbessert haben, um über verwendbare Rohstoffgewinner und Pyramidenbauer zu verfügen, würde möglicherweise nicht nur darwinistisch betrachtet eine evolutionstheoretische Verwirrung, sondern auch gehörige Selbstzweifel bei der selbsternannten Krone der Schöpfung erzeugen. Das muss allerdings nicht zwangsläufig so sein, denn ein weit verbreiteter Monotheismus beruht erwiesenermaßen auf einem Buch, welches in der Ursprungsversion von Elohim, das heißt Göttern, in der Mehrzahl schreibt, dessen Übersetzer und Prediger jedoch seit Anbeginn demonstrieren, dass vorgefertigte Meinungen nicht durch Tatsachen umzustoßen sind. Da scheint der virtuelle Stachel im Fleisch schon greifbarer. Was dem einen Grünopren oder Bast ist, ist dem anderen möglicherweise ein für ihn unlösbarer Rätselcache in der Heimzone, insbesondere dann, wenn er schwierigkeitstechnisch seitens des Cachelegers als Banalität dargestellt wird und dies schlimmstenfalls sogar den Tatsachen entspricht. Schneller, höher, weiter hat schon seit längerem Einzug in die Cacher-Welten gehalten. Schwieriger leider auch. Geht es noch um das Spiel oder den Spaß oder ist es Mittel zur Selbstdarstellung? Eine rhetorische Frage zwar, die man dem Autor dieser Zeilen gegebenenfalls zu Recht auch stellen könnte, wie, nebenher bemerkt, die philosophische Frage, was war zuerst da, das Glashaus oder der Stein? Dem Autor ist, am Rande bemerkt, übrigens bewusst, dass angebliche Sprachvereinfacher darauf drängen, philosophisch, also mit PH, PH, philosophisch mit F, F schreiben zu sollen. Abgesehen davon, dass das nicht nur unglaublich dämlich ausschaut, werden sich möglicherweise einige Cacher-Weltenbewohner zu Recht fragen, welcher Gattung ein Philosophisch denn angehört, warum man ein Hauptwort nicht groß schreibt oder ob es sich gar um ein Rätsel handelt. Um derartigen Irrtümern vorzubeugen, empfiehlt es sich, althergebrachte Schreibweisen nicht zu verlieren und durch neuschreiblichen Mumpitz zu ersetzen. Doch zurück zum Thema. Wenngleich die Ignorierliste dem einen oder anderen Sucher das Wundbett erspart, ist da dennoch das Wissen, dass da etwas ist. Unterschwellig wie das Ziehen im Bein an der alten Verletzung, die sich bemerkbar macht, wenn sich das Wetter ändert oder eben jenes Ungemach, welches sich einstellt, wenn jemand anderer über die persönliche Rätsellösung des ignorierten Ratehaken berichtet. Und selbst wenn man endlich im Logbuch steht und der blaue Ratehaken sich auf wundersame Weise und ganz legitim in ein gelbes Lächeln verwandelt hat, glimmt da noch immer dieser Funke um das Wissen, lediglich partizipiert zu haben. Baum waren derartige Gefühle gänzlich fremd. Er suchte keine Dosen. Sein Sinnen und Trachten galt kürzlich noch einzig und allein seinem spärlichen Blätterdach, welches von Windböe zu Windböe spärlicher wurde. Seine Griesgrämigkeit war über die Jahrzehnte einer gewissen Altersmilde gewichen. Obwohl er lange nicht mehr besucht worden war, war er zufrieden. Vielleicht sogar gerade deswegen. Erinnerungen an Spechte und Käfer waren verblasst. Erinnerungen an Zauberer und blitzschleudernde Stäbe zwischen Jahresringen eingelagert und längst vergessen. Baum ließ sich morgens von den Vögeln wecken, genoss den Tag und lauschte abends dem Murmeln des Baches. Die Sterne des unendlichen Universums zogen jede Nacht über ihn hinweg und änderten ihre Konstellation von Jahreszeit zu Jahreszeit. Baum hatte Stürme überstanden und Äste verloren, von unzähligen Blättern ganz zu schweigen. Schnitzereien hatten ihn bluten lassen, doch die Narben sind verheilt. Er war alt geworden, vielleicht schon zu alt, wie er fand. Sollte ihn der Blitz treffen oder ein Sturm entwurzeln, es wäre ihm egal. Er trauerte keinem Blatt hinterher und bemühte sich nicht mehr, das eine oder andere oder schlimmstenfalls alle zu verlieren, wenn es an und an stürmte. Die Zeit der Eitelkeit war vorbei und keine sich nach der Suhle an seiner borkigen Rinde reibende Sau konnte seinen Gleichmut stören. Auch über Hut haben die Jahre den Schleier des Vergessens gelegt. Seit jener in Kapitel 2 ausreichend beschriebenen Episode wurde er nicht mehr in diesen Breiten erblickt. Man munkelt, ein Navigator aus dem Borat-System soll kürzlich eine Indianerzeltstadt und ein Weilchen später einen großen Apfel in der mammonischen Stadt besucht haben. Doch solle er sich in beiden Fällen aus Gründen über Huts Verbleib ausgeschwiegen haben. Gleichsam auch die Zauberer aus Marzipan-Titanstadt, vollkommen willkürlich und einfach und nur, weil sie es konnten, als sie vor Nächten die Heimstatt Solang Brauns beehrten. So ging wohl auch Hut verloren, wie jener Liedtext, der auf grünen Stoff gestickt Linden nie erreichte. Solang Braun hingegen fristet sein Dasein konsequent auf jener Präsenterpackung Hannoveran imprägnierter Holzhackschnitzel in der Wohnzimmervitrine seines Herrn, auf der er infolge eines hellen Lichtblitzes materialisierte. Ganz selten wird er besonderen Besuchern in die Hand gegeben, die ihm dann meist ehrfürchtig streicheln, unter seinen Flügel schauen, sich etwas notieren, um später schriftlich Zeugnis über seine Existenz abzulegen. Nicht so Bast in seiner röckischen Form. Baströcke entwickeln nämlich bekanntermaßen ein inniges Verhältnis zur Haut ihrer Trägerin. Lieblos, über anderen Kleidungsstücken getragen, neigen sie allerdings dazu, ihre Trägerin ob dieser Lieblosigkeit verschwinden zu lassen. So soll die Trägerin des roten Hutes von Tek-I-La dematerialisiert sein, nachdem sie eines Tages gemäß ihrer Bestimmung Esmeraldas legendären Bastrock über gewöhnlicher Kleidung trug. Ihr Verbleib ist bis heute ungeklärt. Möglicherweise verschwand just in diesem Moment auch Hut, sofern er sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Kopf befand. Und starb? Nach seinem zweifelinduzierten Walzenschredder-Suizid landete er bekanntlich fragmentiert und imprägniert in einer hübsch blauen Präsenterpackung, die noch heutigen Tags von einem Käfer namens Solang Braun in der wohnzimmerlichen Vitrine seines Herrn bewacht wird. Der einzige seiner Art, weil mit Eckzähnen bewährt, ist seiner Ruhestadt wohl zugetan, halten ihn doch Hannoveran-imprägnöse Dämpfe stets in einem dezent berauschten, friedlichen Daseinszustand. Sei's drum. Wenn schon die Zeit gekommen, die das Verlorene wiederbringt, ist's auch Zeit, des europäischen Hochsitzes Verbleib Itzo zu offenbaren. Im Jahre 13 nach Daves Bohnendose, das letzte Vorweihnachtshühnchen war verspeist, begab es sich, dass Käfers Herr den Hähnchenhochsitz frei vom Tisch weg direkt vor sein Auge führte und an ihm dann nach eingehender Betrachtung den kleinen Makel fand, worauf er sich entschloss, diesen bis zum neuen Jahr auszubessern. Sei es aus einer Laune heraus oder spielte Freund Zufall ihm in die Hände, er nahm ihn mit und das war gut, denn nach der Jahreswende war der Wirt des Stammtisch-Etablissements verschwunden. Der fast gehäkelte Hochsitz wäre dem nicht hölzern vorgegriffen worden, ziert seitdem eben jene Vitrine seines Erbauers, in dem ein Eckzahn bewährter Käfer gelinde Holzhack imprägnös berauscht eine hübsch blaue Präsenterpackung Holzhackschnitzel bewacht. Epilog. Schleier des Vergessens allenthalben. So zeigt die Geschichte, wie vergänglich jene Welten, die wir Kescherwelten nennen, doch sind. Menschen, Gegenstände und Begebenheiten, Konservenradio und virtuelle Tagebücher, Sandkörner in der Wüste, verloren im Strom der Zeiten, verweht und vergessen, wie die Dose, die jetzt noch frisch und sauber von grünem Moos bedeckt, zwischen des Baumes Wurzeln ruht, bald feucht und schimmelnd, unter welchen Pflanzen, vergessen und belassen, ihr archiviertes Dasein fristet. Wen interessiert nach Jahren noch der Krone Zacken, der abgebrochen einst durch Eitelkeit, Fragmenten einer Bohnendosen gleich, die rostzerfressen heut noch wird herumgereicht? Wo sind der legendären Dosenleger nun geblieben, über die spärlich, stumm, vereinzelt, altwürdige Typenbiotope Zeugnis noch ablegen, aus ersten Tagen, heut als Wegbereitern dieses Hobbys letzte Ehr? Teils resigniert, teils aufgegeben, getilgt aus der Geschichte, mit jeder archivierten Dose. Vergessen sind die schönen Stunden, Erlebnisse und Freuden, die sie dereinst verbreitet, sind fortan nur mehr im Archiv zu finden für die, die wissen, wo sie suchen sollen und die, die sich erinnern können wollen. Es kann nicht immer für immer sein, manchmal ist es nur so lang, wie es ist. So intonierten jüngst die Barden dieser Zunft mit seherischer Fähigkeit oder im Wissen um die Dinge. Baum ist das hingegen einerlei. Wenn er in sternenklaren Nächten das Universum genießt, streift ihn der Hauch der Unendlichkeit. Er weiß weder um die Satelliten noch um die Eitelkeiten der Dosensuche. Er ist eins mit Gaia, solange es dauert, und irgendwann, wenn seine Zeit gekommen ist, wird er fallen, verrotten und vielen Lebewesen in dieser Zeit des Zerfalls eine neue Heimstatt bereiten, bis aus ihm etwas Neues entsteht. Vielleicht ein Baum. Vielleicht wird er einer sein oder einer unter vielen. Vielleicht wird ihn die Axt oder der Holzhackschnitzler verschonen, genauso wie Sturm, Blitz und Flut. Vielleicht wird er wachsen, alt werden, knorrig und griesgrämig. Vielleicht wird er nicht zu viele Blätter verlieren, sofern er aufpasst. Und vielleicht erhält er Besuch und wird Geschichten erfahren und vielleicht wieder vergessen. Vielleicht. Die Zukunft steht in den Sternen. Kapitel 7 Antworten Bonus. Für die meisten Geocacher ist die Dosensuche ein entspannendes Hobby. Sie suchen oder legen mehr oder weniger exzessiv Dosen, besuchen vielleicht ab und zu das eine oder andere Event und das war's. Für einige Geocacher gibt es allerdings noch eine andere Komponente, die soziale Vernetzung und dadurch bedingte unregelmäßige Treffen. So trifft man sich vorzugsweise anlässlich größerer Veranstaltungen, die für diesen Personenkreis größtenteils Kultstatus genießen. Letzteren werden die vorausgegangenen Episoden gegebenenfalls das eine oder andere Hach entlocken, während erstere sich wohlmöglich lediglich fragen, was der Autor wohl konsumiert hat, insbesondere dann, wenn sie zudem die gängige Fantasieliteratur erfolgreich ignoriert haben. Und weil die Ersten bekanntlich die Letzten sein werden, wird ihnen an dieser Stelle dringlichst empfohlen, auch diese Caches möglichst erfolgreich zu ignorieren und das Weiterlesen umgehend einzustellen. Antworten. Auch dem eingefleischtesten, sozial vernetzten Dosensucher und Fantasiefreund werfen Trilogien in 5 Teilen auch ohne Verwendung eines scharfen Grabwerkzeugs regelmäßig Fragen auf, die einer Antwort harren. Müssen Fragen zu lange harren, werden sie alt, griesgrämig und starrsinnig, was ebenso regelmäßig mit einer gewissen Unhöflichkeit oder Barschheit einhergeht. Da die generell vorherrschende Unhöflichkeit in Kescherwelten gemeinhin als ausreichend erachtet wird, soll hier versucht werden, diese aufgeworfenen Fragen zu beantworten, bevor sie ihr demografisches Schicksal ereilt oder ein Baum sie aufgrund eines Windstoßes, der seine Blätter rascheln lässt, woraufhin er sich darauf konzentriert, nicht zu viele zu verlieren, einfach vergisst. Da die Fragen bereits gestellt und somit bekannt sind, erscheint es unnötig, sich ihrer Nachfolgen zu widmen. Ein Umstand, der letztlich den Antworten zugutekommt, denen dadurch die volle Aufmerksamkeit zuteil werden kann. Erstens. Trilogie besteht aus den Komponenten Tri und Logie. Tri kann unter anderem als Vorwort 3 aber auch als Abkürzung von Trichloethen einhergehen. Logie kann Wort, Rede, Vernunft, Lehre, Sinn oder allgemein Wissenschaft bedeuten. Nun könnte man aus den vorherrschenden Komponenten eigentlich die abstrusesten Wortschöpfungen bilden wie Dreisinn oder Trichloethen-Vernunft, weshalb man eine eigenständige Bedeutung, das Dreiwerk, auch Dreiteiler genannt, schuf. Weil hier aber von Logie im Sinne von Vernunft, Lehre oder Sinn keine Rede sein kann und sich die Episoden in einer bizarren Fantasiewelt verquicken, ist quasi alles möglich, wie ein Apfel, der in 3 oder 5 Teile geschnitten werden kann oder von dem man alternativ einfach abbeißt. Oder wie Schrödingers Katze, die sich gleichzeitig des Lebens erfreut, während sie tot ist, zumindest so lange, bis man nachschaut oder es süßlich streng aus der Kiste riecht. Abschließend soll nicht unterschlagen werden, dass der Titel dieses Teils quasi eine Heptalogie impliziert, wobei das allerdings eine Fehlannahme ist, weil kein 6. Teil existiert, die Zahl 7 jedoch so schön zum Thema Hexen passt. Weil eine Heptalogie in 6 Teilen nicht wirklich klingt und der Gelegenheitsleser mit eher unbekannten Worten wie Penta und Heptalogie möglicherweise überfordert ist, wurde davon abgesehen. Zweitens. Der Autor ist in der Lage, derartige Erzählungen ohne Holzhackschnitzelkonsum zu ersinnen, weil Holzhackschnitzel insbesondere als Hannoveran imprägnierte Varianten regelmäßig Kopfschmerz hervorrufen, woraufhin ältere, griesgrämige Autoren dazu neigen, sich auf diesen zu konzentrieren und darüber das Ersinnen vergessen. Inspirative Anleihen an bestehende Standardwerke der Fantasieliteratur werden seitens des Autors nicht abgestritten, sondern als bereichernde Elemente willkommen geheißen. Drittens. Denn im Gegensatz zu Zauberern sind Hexen in der Regel eher feinmotorisch veranlagt, was sich deutlich von der Qualität ihrer Handarbeiten ableiten lässt, sagt lediglich aus, dass der überwiegende Teil der Zauberer grobmotorisch ist und der überwiegende Teil der Hexen feinmotorisch veranlagt ist. Generell sind jedoch Ausnahmen zugelassen, die die Regel bestätigen, zumal sich seit der Negation einer gewissen Lehrmeinung durch einen Seefahrer und Weltenentdecker, nämlich dass die Erde eine Scheibe sei, auch einiges in Sachen Emanzipation getan hat, wovon als erste Stadt Marzipan Titanstadt partizipierte, die nach Einführung der Quotenregelung die erste Zauberin in ihren Stadtmauern willkommen hieß. Eine Bereicherung, wie man hört, da ihr der Umgang mit Nadeln, insbesondere der Häkelvarianten, nicht fremd war. Viertens. Zeit ist in den Kescherwelten wie auch im Leben keine lineare Komponente. Während die einen sagen, dass man irgendwann seinen eigenen Hinterkopf sieht, wenn man nur weit genug in eine Richtung geht, finden die anderen einen Cache, der seit geraumer Zeit archiviert ist, was wiederum Schrödingers Annahme stützt, dass eine Katze in einem entsprechenden Behältnis gleichzeitig lebendig oder tot sein kann, beziehungsweise in einem Zwischenzustand verharrt. Möglicherweise ist das Kontinuum ebenfalls ein entsprechendes Behältnis für die Kescherwelten, wenn auch es laut Guideline nicht als allein ausreichend erscheint, ein Logbuch zu beherbergen, weshalb letzteres auch in einer Kunststoffdose untergebracht ist. Es muss aber dennoch gefunden werden, um es loggen zu dürfen. Fünftens. Definitiv wäre mit Sicherheit interessant, den Punkt zu finden, den man erhielte, wenn man den Mittelwert der Finalkoordinaten aller existierenden Caches bildete. Es erscheint allerdings ratsam, dieses Unterfangen gegebenenfalls zunächst als kleineren Versuch unter Berücksichtigung der zwei universellen Kleinversuchsabweichungskorrekturfaktoren von minus Nord 3.423 und E15.034 zu testen. Abschließend sei erwähnt, dass eine dreiteilige Pentalogie lediglich 5 Fragen zur Lösung des 7. Teils zulässt, was jedoch nicht bedeutet, dass weitere Fragen nicht gestellt werden dürfen. Nur sind diese und ihre Antworten wahrscheinlich nicht von weiterer Relevanz. Relevant, wenn auch nicht zum Finden dieses Caches, ist allerdings, dass das Verstecken nur einer Dose das Leben vieler tausend Menschen weltweit verändert, ihren Geist beflügelt und zu unzähligen Ideen, Aktionen und Freundschaften geführt hat. Das ist Magie. Danke, Dave. Kapitel 8 Legende. Eine Krähe saß auf den Fragmenten eines alten Betongeländers, in das einmal ein Blitz eingeschlagen war, der sich aus einem mit Symbolen verzierten Stab gelöst hatte. Eigentlich war es nicht nur eine Krähe, sondern eine Hexe, die sich die Krähe geborgt hat. Endlich, dachte sie, die Hexe. Lange hatte sie diesen Ort gesucht. Sie war die entfernte, aber direkte Nachfahrin der ersten Zauberin, die vor unzähligen Generationen die Kescherwelt erblickte. Hier in der Nähe musste sich irgendwo der Baum befinden, von dem ihre Großmutter immer gesprochen hatte. Sie schwang sich in die Luft und flog nach Osten. Nach 161 Metern erblickte sie einen gewaltigen Stumpf, auf dem sie sich niederließ. Waren dies die Reste Baums? Unsicher begann es Marina in den Ringen zu lesen. Bekanntermaßen können Hexen in Baumringen abgesägter Bäume oder deren Baumscheiben lesen, sofern sie im 13-monatigen Aufbaukurs Baumringlesen für Fortgeschrittene aufgepasst haben. Aber das war lange her und sie benötigte diese Kunst selten. Die Leute, die zu ihr kamen, wollten normalerweise aus der Hand gelesen werden oder aus Kaffeesatz, als wenn das interessant wäre. Aus Kaffeesatz kann man das Anbaugebiet und die Röstung des Kaffees herauslesen. Alles andere ist reine Erfindung. Was soll Kaffeesatz auch über seinen Trinker wissen? Nun, solange Menschen daran glauben, sollte es ihr Recht sein. Esmerina überflog die Jahresringe. An einer Stelle stockte sie. Esmeralda! ein Stückchen weiter ein Zauberer, irgendwann ein Käfer. Da erlangte sie die Gewissheit, dass sie auf dem Stumpf von Baum saß. Sie hatte ihn gefunden, doch es war zu spät. Als sie die letzte Einlagerung dicht unter dem Kambium gelesen hatte, wusste sie, wohin sie sich wenden musste. Esmarina hatte mit Holzleuten aus Blödes Kaff gesprochen. Diese haben sie an ein Sägewerk verwiesen und die Leute im Sägewerk an einen Tischler. Der Tischler hatte aus Baums Holz eine Vitrine gebaut, die wiederum jemand erstanden hatte. Vor dessen Tür stand sie nun und klopfte artig. Als sich die Tür öffnet, erblickt sie einen großen, streng über den Brillenrand blickenden Menschen. »Ja, bitte.« »Guten Tag, mein Name ist Esmarina und ich hörte, Sie hätten vor einer Weile eine Vitrine erstanden.« »Und wenn dem so wäre?« »Meine Vorfahren kannten den Baum.« »Ihre Vorfahren kannten den Baum.« »Ja, und ich würde die Vitrine gern einmal sehen, wenn es genehm ist.« »So, so«, erwidert der mittlerweile nicht mehr ganz so streng über den Brillenrand guckende Mensch. Offenbar, weil er Esmarina für harmlos hält, fährt er fort. »Na, dann kommen Sie mal herein. Mein Name ist übrigens Paranoix.« Paranoix führt Esmarina in einen Raum, der von einer riesigen Vitrine aus poliertem Holz dominiert wird. »Hier ist das gute Stück.« Esmarina tritt näher, lässt unwillkürlich ihre Finger über das spiegelglatte Holz streichen und blickt durch die großen Glasscheiben hinein. In der Vitrine befinden sich drei Gegenstände. Ein Behältnis, gefüllt mit hannoveran-imprägnierten Holzhackschnitzeln eines suizidal geschredderten magischen Stabes. Darauf sitzend ein eckzahnbewehrter Häkelkäfer, der einzige seiner Art aus dem Hause Marzipan-Pyroman-Titanix, der dezent imprägnös berauscht über das Behältnis wacht und ein Geheimnis unter einem seiner Flügel trägt. Sein Name ist Solang Braun. Einen fast gehäkelten Miniaturhochsitz aus der eopalen Geo-Geflügel-Epoche mit zwei Wildschweinen, einem Hahn sowie einer angeschraubten Psycho-Hühnchen-Nummer. Erst jetzt spürt Esmarina diese leichte, kaum merkliche Vibration, die von der Vitrine ausgeht und sich auf ihre Fingerspitzen überträgt. »Darf ich Ihnen etwas anbieten, einen Kaffee vielleicht?« fragt Paranoix ganz, den gepflegten Gastgeber mimend. Dankend nimmt Esmarina an, woraufhin der Hausherr den Raum verlässt, um den Kaffee zuzubereiten. »Was glotzt du denn so?« fragt etwas hinter der Scheibe. Esmarina schaut genauer hin und bemerkt, dass der Käfer sich ihr zugewandt hat. »Ja genau, dich meine ich. Was glotzt du so?« »Also, ich schaue mir die Vitrine an«, antwortet Esmarina irritiert. Sie hatte nicht erwartet, von einem Käfer angesprochen zu werden. »Ach, es scheint mir aber, als schautest du mich an«, erwiderte der Käfer und bleckte die Zähne. »Jetzt ja, aber eben nicht. Meine Vorfahren kannten den Baum, aus dessen Holz diese Vitrine getischlert wurde.« »Als wenn das so besonders wäre. Ich habe schon vor Urzeiten mit ihm gesprochen, damals, bevor er dieser Glotzkasten war, als er mir Talent bescheinigte, ob meiner Dichtkunst. Willst du mal ein Gedicht hören?« »Ja, bitte«, antwortet Esmarina beschwichtigend. »Unter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde, und auf einem anderen Baum saß stattdessen Solang Braun.« »Wer ist Solang Braun?« »Na, ich.« »Hm?« »Das ist aber ein zutiefst merkwürdiger Name«, stellt Esmarina fest. »Ich geb dir gleich merkwürdig«, echauffiert sich der Käfer, »wobei du in der Tat gut daran tätest, ihn dir zu merken.« In diesem Moment wird die herzerfrischende Unterhaltung jäh unterbrochen, da Paranoix zurückkehrt. In jeder Hand eine Tasse Kaffee, von denen er eine Esmarina reicht. »Bitteschön.« »Danke sehr. Woher haben Sie diesen Käfer?« »Nun, das ist eine lange Geschichte. Setzen wir uns.« Und Paranoix erzählt Esmarina von seinen Vorfahren, von Zauberern aus Marzipan-Titanstadt, wie Käfer und hannoveran-imprägnierte Holzhackschnitzel entstanden, von Navigatoren aus fremden Sternsystemen, Sternweisen, die diese beobachten, dass der Verbleib von Hut und Bast ungeklärt sei und vieles mehr, währenddessen die Sonne untergeht und die Nacht hereinbricht. »Noch einen Kaffee?« fragt Paranoix. »Ja, gern, antwortet Esmarina und will ihm die Tasse reichen, als ihr Blick in den Kaffeesatz fällt. Und zum ersten Mal in ihrem Leben sieht sie etwas anderes als nur Herkunft und Röstung der Bohnen darin. Während Esmarina erstarrt in die Tasse schaut, ziehen Bilder in rasender Geschwindigkeit an ihrem geistigen Auge vorbei. Bilder, die nicht in allzu ferner Zukunft liegen. Esmarina, die Tasse? Esmarina zuckt zusammen und reicht paranoix ihre Tasse. Entschuldigung, bitteschön. Stimmt irgendetwas nicht? Nein, alles in Ordnung, erwidert sie und entscheidet, ihrem Gastgeber nicht zu sagen, was sie gesehen hatte, um ihn nicht zu beunruhigen. Aber es ist spät. Ich glaube, ich werde doch keinen Kaffee mehr trinken. Vielen Dank für die Geschichte. Mit diesen Worten steht sie auf, verabschiedet sich herzlich und geht. Am nächsten Morgen, der Nebel hält sich noch im Tal, borgt sie sich einen Bussard und fliegt zu der Stelle, an der sich einst Baum bemühte, nicht zu viele Blätter zu verlieren. Sie landet auf dem Stumpf und betrachtet genau den Bereich um die Wurzeln. Nichts. Kein Strauch, kein Trieb, kein Pflänzchen oder auch nur ein Hinweis darauf. Wieso auch, sagt Esmarina zu sich selbst. Als hätte man jemals etwas anderes als Anbaugebiet und Röstung aus Kaffeesatz herauslesen können. Dummes Mädchen. Und sie denkt an gestern und ihre angebliche Vision, die, wie sie vermutet, ausschließlich wegen Paranoix Geschichte vor ihrem geistigen Auge erschienen war. Da ist wohl die Fantasie mit mir durchgegangen. So wirft sie noch einen letzten prüfenden Blick auf die Umgebung und fliegt davon. Sie bemerkt nicht die von einem alten, an der Bahntrasse wachsenden Strauch stammende Haselnuss, die der Flügelschlag des geborgten Bussards vom Baumstumpf weht und die daraufhin zwischen die im Zerfall befindlichen Wurzeln Baums fällt. Während sie nach Hause fliegt, rekapituliert sie nochmals ihre Fantasterei vom Vortag. Zwischen den Wurzeln des Baumes wächst ein Haselnussstrauch, von dem sich ein bettelarmer, vorbeiziehender Zauberer einen Wanderstock abschneidet, den er bei einer Rast mit magischen Symbolen verziert. Diesen Stab tauscht er irgendwann in einem Gasthof namens Linde gegen eine Mahlzeit ein. Wenige Tage später bietet der Wirt unserem wohlbekannten Paranoix diesen Stab zum Verkauf an, wohlwissend, dass Paranoix dererlei Dinge sammelt und die passende Vitrine dafür hat. Paranoix geht auf den Handel ein und legt seinen Neuerwerb tatsächlich in die Vitrine, unwissend, dass die hannoveraner Imprägnierung der Holzhackschnitzel bereits ihre Wirkung verliert. Solang Braun, der einzige seiner Art, weil mit Eckzähnen bewehrt und seit Jahren imprägnös berauscht, erwacht daraufhin aus seiner holzhackbedingten Sedierung und erleidet einen Entzug. Häkelkäfer aus Marzipan-Titanstadt neigen nach neuesten Erkenntnissen jedoch zu Aggressionen, sobald sich ihre Lebensumstände gravierend ändern. Aufgrund des Wegfalls der jahrelang konsumierten Droge in zeitlichem Zusammenhang mit blauen, sich irritierend bewegenden Verzierungen eines naheliegenden Stabes wird Solang Braun derartig böse, dass er unvermittelt seine Eckzähne in den Stab schlägt. So unvermutet angegriffen, löst sich unkontrolliert ein Blitz aus des Stabes Spitze, woraufhin sich Bruchteile einer Sekunde später ein roter Hut und ein Bastrock in der Vitrine materialisieren. Sobald sich übrigens alle Teile eines magischen Katet urplötzlich und unvermittelt treffen, kommt es in der Regel zu einer extremen Gesamtdichteerhöhung aller sie jeweils umschließenden magischen Auren. Für derart unkontrollierte Fälle wie in diesem Fall sind die Folgen nicht vorhersehbar, da ein solcher Fall bislang noch nie eintrat. Darum kommen alle mangels Wissens nicht getroffenen Vorsorgemaßnahmen erwartungsgemäß zu spät und die Vitrine verschmilzt samt Inhalt zu einer schwarzen Baumhöhle, die die Kescherwelten gänzlich aufsaugt und aus der Geschichte tilgt. Soweit zur Theorie und den Vortagträumen einer kaffeesatzlesenden Hexe. Währenddessen sich eine Haselnuss zwischen den verrottenden Wurzeln eines uralten Baumstumpfs entschließt, in Kürze zu keimen. Copyright 2013 bis 2014 von Traveling Jack. Ja, das sollte sie eigentlich gewesen sein. Die Trilogie, die letztendlich ein Achtteiler wurde. Aber irgendwie war ich dann doch noch nicht damit fertig. Und so fand alles 2015 einen Neuanfang. Aber das ist eine andere Geschichte.